Erster, ich sehe alles. Ich höre alles. Ich merke es mir. Zweiter, ich weiß, was ihr wisst. Ich bin nicht schlechter als ihr. Dritter, aber ich will mit Gott reden. Ich möchte mit Gott streiten. Vierter, ihr seid Lügner. Ihr sagt nutzlose Dinge. Fünfter, seid doch still. Das wäre klug von euch. Sechster, hört, was ich sage. Hört meine Vorwürfe. Siebter, wollt ihr für Gott lügen? Wollt ihr ihn betrügen? Achter, wollt ihr ihm helfen? Wollt ihr für Gott streiten? Neunter, wird es gut sein, wenn Gott euch prüft? Wollt ihr ihn täuschen, wie man Menschen täuscht? Zehnter, nein, er wird euch strafen. Er wird euch strafen, wenn ihr heimlich ihm helft. Elfter, seine Größe wird euch erschrecken. Ihr werdet Angst vor ihm haben. Zwölfter, eure Sprüche sind wertlos. Eure Verteidigung ist schwach. Dreizehnter, lasst mich in Ruhe. Dann will ich reden. Egal, was dann passiert. Vierzehnter, ich will mein Leben riskieren. Fünfzehnter, er wird mich töten. Ich warte auf ihn. Ich will ihm sagen, wie ich gelebt habe. Sechzehnter, das ist schon ein Sieg für mich. Kein Heuchler kommt vor Gott. Siebzehnter, hört gut zu, was ich sage. Hört genau zu, was ich erkläre. Achtzehnter, gut, ich habe angefangen zu sprechen. Ich weiß, dass ich recht habe. Neunzehnter, wer will mit mir streiten? Wenn jemand kommt, schweige ich und sterbe. Zwanzigster, tu mir nur zwei Dinge nicht an. Dann verstecke ich mich nicht vor dir. Einundzwanzigster, nimm deine Hand von mir weg. Mach mir keine Angst. 22. Dann rufe mich, und ich werde antworten. Oder ich rede, und du antwortest mir. 23. Wie viele Fehler und Sünden habe ich? Sag mir mein Unrecht und meine Sünde. 24. Warum versteckst du dein Gesicht? Warum hältst du mich für deinen Feind? 25. Willst du ein Blatt jagen, das der Wind wegweht? Willst du einen trockenen Grashalm jagen? 26. Du gibst mir ein hartes Urteil. Du bestrafst mich für die Sünden meiner Jugend. 27. Du fesselst meine Füße. Du kontrollierst alle meine Wege. Du gibst mir keine Freiheit. 28. Dieser Mann zerfällt. Er ist wie ein Kleid, das Motten kaputt gemacht haben.